Röschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind. Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind. Da kam zum Schloss, oh weh, eine böse Zauberfee. Und jeden, den im Schloss sie traf, zaubert sie in Schlaf. Und Dornröschen schlief auch ein, ganz fest ein, stumm und steif, so wie aus Stein, schlief sie ganz fest ein. Und Dornen wuchsen ringsherum, ringsherum, ringsherum, das ganze Schloss lag still und stumm, still und stumm. Im ganzen Lande ringsumher, ringsumher, ringsumher, da weinten alle Leute sehr. Mancher Ritter macht sich auf und er stieg zum Schloss hinauf. Doch die Dornen waren so viel, er kam nie ans Ziel. Dann kam ein junger Edelmann, Edelmann, Edelmann, hatte Mut, man saß ihm an, saß ihn an. Er kämpfte sich mit Mühe und Pein, Mühe und Pein, Mühe und Pein, in das verwunschene Schloss hinein. Schloss hinein. Er küsst Dornröschen und dabei, verflog die ganze Zauberei, Zauberei. Er sprach zu ihr, sieh her, ich bin's, ja, ich bin's, ja, ich bin's, von nun an werde ich dein Prinz, ja, dein Prinz. Nun war Glück und Sonnenschein, Sonnenschein bei groß und klein, denn bald sollte Hochzeit sein, Jubelhochzeit sein. Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind.